und Frankverkehr. Und er sich da verschleppte, der Wind aus dem Gewehr. Von ihrem lauben Rad, er lauert da und laut, wie er das frohe Singen zu Schaden könnte bringen. Oh, hang it up!